Okay. Interessen, gutes Gras, korrekt bleiben, Kofu, blauer Gürtel, Motocross, MILFs. Was ist denn MILF? Mutter, zieh dich an, du musst gehen, ich hab abgespritzt. Dort fährt die Bar, lass nix hier, nimm den Tanger mit. Gleich kommt ne andere Bitch, eine, die echt geil ist. Mutter von zwei Kindern und weit über 30. Danke für den schlechten Sex, mehr hab ich nicht zu sagen. Wir waren zwar im Bett, doch du hast nicht einmal geblasen. Missionarstellung, Küsschen links, rechts und das war's. Eine Darstellung deiner hässlichen Art. Doch die Milf, die gleich kommt, hat den heftigsten Arsch. Nix mit Blümchensex, nein, sie will's dreckig und hart. Deine Fotze riecht nach Fisch, du bleibst ne ziellose Bitch. Mir kommt's vor, als hätt ich gestern Captain Iglo gefickt. Ne pubertäre Göre, die zu viel von ihren Tagen spricht. Ne MILF bietet Arsch an, während sie am Blasen ist. Sag mir nix, Nutte, es ergibt keinen Sinn. Denn mein Spiegelbild sagt mir, dass ich MILF-Hunter bin. Und es gibt alles wunderbar. Der MILF-Hunter macht deine Mutter klar. Yeah, ich bin hier der Chef dieser Sache. Eure Mütter werden feucht und sind Plätzchen am Backen. Denn ich komme am Muttertag und weiß ganz genau, was deine Mutter mag. Yeah, sie will Romantik und im Park sitzen. Halt die Fresse, Nutte, ich will deinen Arsch ficken. Nutte, zieh dich an, du musst gehen, ich hab abgespritzt. Gleich kommt ne MILF, die beruflich an der Stange strippt. Sag nicht, dass du schwanger bist, das war gar kein Sex. Du bist angepisst, so wie dein Vaterschaftstest. Bitch, mach mal keinen Stress, ich kann doch nichts dafür. Was los, Tropfen, haben wir nicht, da ist die Tür. Du machst mir einen auf Jungfrau und redest wie ne Nonne. Gegensätze ziehen sich an, du musst gehen, wenn ich komme. Also lösch meine Nummer und meld dich nicht bei mir. In dich, Nutte, hab ich zu viel Zeit und Geld investiert. Lieber MILFs penetrieren, mit dem Ständer agieren. Stiefvater werden, Alimente kassieren. Jetzt bin ich Superstar und jeder will mein Homie sein. Doch ich fick lieber MILFs im Hotelzimmer, Kobe Bryant. Nutte, geh verpiss dich und nimm's einfach hin. Denn mein Spiegelbild sagt mir, dass ich MILF-Hunter bin. Alles wunderbar, der MILF-Hunter macht deine Mutter klar. Yeah, ich bin hier der Chef dieser Sache. Eure Mütter werden feucht und sind Plätzchen am Backen. Denn ich komme am Muttertag und weiß ganz genau, was deine Mutter mag. Yeah, sie will Romantik und im Park sitzen. Halt die Fresse, Nutte, ich will deinen Arsch ficken.